Freunde, noch sind wir wenige, doch täglich werden es mehr. Wir sind weder Playboys noch Könige und wir haben kein grausames Heer. Doch wir sind auf dem Marsch, schon Jahrhunderte weit, durch Flüsse und Dschungel, Gebirge und Eis, auf dem Marsch der Minderheit. Man kann uns verbieten, man kann uns bespeien, man kann uns den Löwen zum Fraß hinstreuen, man kann uns in Katakomben treiben, man kann uns in Ghettos zusammenfassen, man kann uns die härteste Folter beschreiben und uns die Folter auch spüren lassen. Man kann uns Nägel und tödliche Pfeile durch unsere freundlichen Hände schlagen. Man kann uns durch Sümpfe und faulende Wälder mit Wolfshunden jagen, Freunde. Wir sind auf dem Marsch, schon Jahrhunderte lang. Trommel und Traum sind in unserem Gesang. Man kann uns in lieblichen Gärten als Vergnügungsfackeln verbrennen. Doch man kann unsere Herzen niemals von unseren Hoffnungen trennen. Denn wir sind auf dem Marsch, schon Jahrtausende lang. Von Peking bis Rom und von Rom bis Harlem und von Harlem nach Da Nang. Freunde, noch sind wir wenige, doch täglich werden es mehr. Wir sind weder Playboys noch Könige und wir haben kein grausames Heer. Wir sind auf dem Marsch für eine bessere Welt, für eine glücklichere Zeit. Sind wir auf dem Marsch der Minderheit. Auf dem Marsch der Minderheit. Auf dem Marsch der Minderheit. Auf dem Marsch der Minderheit. Auf dem Marsch der Minderheit.